Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Das große Wunder hat ganz klein begonnen. In einem stillen Winkel fing es an und wurde im Gedränge übersehen. Kein roter Teppich lag, wo es begann. Das ist der Tag, an dem uns Gottes Liebe erscheint in einem Kind. Das ist der Tag, an dem für unsere Erde die neue Zeit beginnt. Ehre sei Gott in der Höhe. In Bethlehem verschloss man ihm die Türen. Die Großen brauchten allen Platz für sich. Doch Gott schafft Raum für sich auf seine Weise und macht zu seiner Wohnung dich und mich. Das ist der Tag, an dem uns Gottes Liebe erscheint in einem Kind. Das ist der Tag, an dem für unsere Erde die neue Zeit. Das Licht, das senkrecht fällt, wirft keine Schatten, denn Gott macht uns von unserem Dunkel frei. Die Freude klingt auch durch die Elendsviertel, wo Gottes Liebe herrscht, ist sie dabei. Das ist der Tag, an dem uns Gottes Liebe erscheint in einem Kind.